Dietrich vermutet, dass die Steinkreise einst überdacht waren und als Ritualräume dienten. Die Skulpturen setzten den animistisch-schamanischen Kosmos theatralisch in Szene. Im Dunkel von Fackeln erleuchtet, muss das eine schockierende Erfahrung für jeden gewesen sein, der ins Innere geführt wurde. Überall lauerten sprungbereite Tiere. Ob diese Geisterbahn avant la lettre ein Ort der Initiation war, an dem Novizen in die Geheimnisse einer allbeseelten, durchaus gefährlichen Welt eingeführt wurden? Ein gewaltiges Monument, das fast 2000 Jahre in Benutzung war und immer wieder umgestaltet wurde, ohne eine organisierende Instanz, scheint das undenkbar. Es gab einen Kanon und Spezialisten, die wussten, wie alles auszusehen hatte, sagt Dietrich. Einmal mehr, animistische Spezialisten, die man Schamanen nennen könnte. Um noch einen Ort ins Spiel zu bringen, der beweist, dass im Mesolithikum weder animistische Bilderwelt noch künstlerische Produktion verschwunden waren. Lepenski Vir. Es liegt am Eisernen Tor in Serbien, an der Grenze zu Rumänien, wo sich die Donau in einer dramatischen Schlucht einen Weg durch die südlichen Karpaten geschaffen hat. Zur Zeit der Schamanin vor rund 9000 Jahren ließen sich dort Menschen auf einer Flussterrasse nieder. Angesichts des Fischreichtums ein perfekter Ort. In den Häusern standen Steinskulpturen, oft oval geformt, im unteren Bereich mit geometrischen, wellenartigen Ornamenten verziert, prangen darüber Köpfe mit großen, runden Augen und aufgerissenen Mündern, die frappant an Fischmäuler erinnern. Shigir, Göbekli Tepe und Lepenski Vir belegen. Die künstlerischen Fertigkeiten waren vorhanden. Schlaglichtartig blitzen fantastische, geradezu surreale, oft sehr unterschiedliche Bilderwelten auf, hinter denen elaborierte Vorstellungswelten standen. Der animistische Kosmos lebte fort. Manches mag noch unentdeckt an verborgenen Orten schlummern.